Die 12. Internationale Herbstmesse Pyongyang wird vom 5. bis zum 8. September in der Ausstellung über die drei Revolutionen in Pyongyang stattfinden. Mehr als 280 Firmen aus der TVRK, Malaysia, der Mongolei, Singapur, China, Thailand, Iran, Indonesien, Vietnam, Deutschland, Russland, Italien, Kuba, Neuseeland, Australien und Taipei Chinas werden ihre Hightech-Produkte mehrerer Branchen wie Elektronik, Maschinenbau, Metallurgie, Baustoff, Transport, Medizin, Landwirtschaft und Leichtindustrie präsentieren.